Wir sind ein völkisch Volk. Es geht über eine Alternative für Deutschland. Auf einer Schellackplatte meiner Eltern um 1950 erinnere ich das Lied: Wir waren mal alle in der Partei, in der Partei, in der Partei, in der Partei. Der Vater in der Partei, die Mutter in der Partei, der Bruder in der Partei, die Schwester in der Partei. Dann wurden wir alle nazifiziert. Nazifiziert, nazifiziert, nazifiziert. Vater nazifiziert, die Mutter nazifiziert. Der Bruder nazifiziert, die Schwester nazifiziert. Und nun sind wir wieder in der Partei, in der Partei, in der Partei, in der Partei und so weiter. Keiner, bis auf ein paar Freaks und mich, Leute, die allen stolzen Deutschen als bösartig oder verrückt gelten, nennt die AfD ihre Wähler oder die Pegida, was klingt wie Napola, Nazis. Alle, der Leitartikel, die Talkshow, der Politiker und der Professor versichern unentwegt und ungefragt, wie bösartig und verrückt der sei, der die Genannten nennt, wie keiner, der etwas zählt im Land, sie je genannt hat. Warum? Warum statt der Gegendarstellung einer Behauptung die beflissene Gegendarstellung von etwas, das keiner behauptet? Nun, man muss den Anfängen wehren, speziell dem des an geografisch oder politisch abgelegenen Orten erwachenden, noch unausgesprochenen Verdachts, dass die Wiedergutwerdung der Deutschen sich als der Fake erweisen könne, der er ist. Noch ist keiner auf die Idee gekommen, die Lage der Deutschen des Jahres 1932 mit der von heute zu vergleichen, um herauszufinden, dass die deutsche Volksseele damals bei einer Arbeitslosigkeit von 44% der erwerbsfähigen Bevölkerung, einer Halbierung der Industrieproduktion seit 1928 bei gleichzeitiger Senkung der Löhne und Gehälter um 40%, auf erst 37,3% für die NSDAP hochgekocht war. Wie die Volksseele bei ähnlicher Lage 2017 brodelte, lässt sich gar nicht übertreiben. Noch auch brannten 1932 die Synagogen nicht, wie seit 1990 bis heute die Ausländerheime. Noch konnten Juden mit ihrer Kippa auf dem Kopf, anders als heute, unversehrt durch Berlin spazieren. Deutschland, zeigt Figura, war vor 1933 weniger narzisstisch und viel weniger antisemitisch als heute. Dies zu leugnen oder zu verdrängen, um Schaden von ihrem Ansehen genannten Export abzuwenden, eilen die nützlichen Glieder der Gesellschaft voraus, ihre Nazis zu entnazifizieren. Wie beispielsweise den thüringischen ADF-Führer Höcke, der die arische Frau aus den Klauen der Migranten befreien will, Zitat: Die Angstträume werden größer, vor allem für blonde Frauen werden sie leider größer. Seine Volksgenossen und Volksgenossinnen, die, Zitat, ein anderes Deutschland wollen, ein Deutschland weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland, die den anderen Parteien vorwürfen, es gehe ihnen, Zitat, nicht schnell genug, das deutsche Volk als Kulturnation abzuschaffen, die an den deutschen Grenzen auf fliehende Frauen und Kinder schießen möchten, sich, Zitat, wieder die deutsche Nationalmannschaft in Versalien wünschen, ohne Neger und andere Kanaken wie Özil, Mustafi, Kedira, Sané, und sich freuen, dass, Zitat, die Leute einen Boateng nicht als Nachbarn haben wollen. Fußnote, alle Zitate sind von Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden der AfD in Bund und Ländern. Wie viel krasser und ehrlicher einfache Sympathisanten der Partei sich äußern, siehe asoziale Medien aller Art. Derweil arbeitet die Parteivorsitzende daran, dass der Begriff völkisch endlich, Zitat, wieder positiv besetzt ist, denn es sei eine unzulässige Verkürzung, wenn gesagt werde, völkisch ist rassistisch. Die Hardcore-Narzisse hat ein Problem damit, Zitat, dass es bei der Ächtung des Begriffs völkisch nicht bleibt, sondern der negative Beigeschmack auf das Wort Volk ausgedehnt wird. Der Begriff völkisch sei letztlich ein zugehöriges Attribut zum Wort Volk. Na, freilich ist was dran. Auch nationalsozialistisch ist ein Begriff, dessen negativer Beigeschmack auf die Worte Nation und Sozialismus ausgedehnt wird. Und warum sollte man nicht, hat man das Wort erst mal positiv besetzt, seinem Nachbarn mit dem Gruß Heil, Gesundheit wünschen. Die Welt am Sonntag, der Petri ihre völkische Seele öffnete, ist ein Ableger der Welt, die einen Journalisten namens Lachmann, der von der Bild-Zeitung kam, von Deutschlandradio und dem MDR als Kolumnist geschätzt wurde, als Chefreporter mit der Berichterstattung über die AfD beschäftigte. Bei allgemeiner Zufriedenheit von Verlag und Redaktion bis zu dem Tag, an dem eine auf die Schmutzkonkurrenz neidische Nazi-Zeitung enthüllte, dass der Mann von der Welt ein Konzept für eine Neuausrichtung der AfD geschrieben und der Vorsitzenden angeboten habe, sie für monatlich 4.000 Euro zu beraten. Der Mann wurde gekündigt, nicht wegen allzu großer Sympathie mit den Braunen, sondern, wie der Herausgeber des Blattes erklärte, wegen eines, Zitat, groben Verstoßes gegen journalistische Grundsätze, deren fundamentaler die Loyalität zu dem ist, der für die Meinung zahlt. Nachdem man vorm Arbeitsgericht verglichen hatte, was teurer war, eine Abfindung oder der Verlust von Nazi-Abonnenten, konnte Streicher Höcke den Lachmann als seinen Mann für den Aufbau eines alternativen Medienverbunds mit privilegiertem Zugang an Informationen begrüßen. Ohne Heil. Wir schreiben Deutschland, 16. September 2016. Es ist der Tag des Nazi-Aufstands in Bautzen. Auf der Szene erscheint der Bürgermeister, Alexander Arendt. Wir können das Problem doch nicht mit Gewalt lösen, besorgter Bürger. Wir bleiben auch sachlich, wir werden nicht gewalttätig, aber es kann nicht sein, dass die ganzen Neger hier da sind. Wir haben garantiert nichts gegen Leute, die hier ihren Kebab verkaufen, ihren Scheiß haben, ihre Baguetteria, ihr Bistro oder irgendwas, Kopftuchträger, die mit Kindern spazieren und Eis essen, aber doch nicht die 14- oder 15-Jährigen. Ihr wisst doch selber, dass das Kindersoldaten sind. Warum holt ihr die her? Sobald die 8 Jahre alt sind, rennen die mit einem Speer auf einen Löwen. Das sind Kindersoldaten, die du reinholst. Bürgermeister Arendt, ist mir bekannt, ich hole sie schon mal gar nicht rein. Besorgter Bürger, na dann eben deine Angela Merkel. Bürgermeister, das ist nicht meine Angela Merkel. 2 Tage später lädt die ARD den Bürgermeister zu ihrem Tratsch am Sonntagabend, wo er erzählen kann, dass sein Gesprächspartner betreffend die Neger bei einer anschließenden Diskussion mit ganz sachlichen Beiträgen aufgefallen sei. Das hat der FAZ so gut gefallen, dass sie Arendt als einzigen Gast lobte, der sein humanitäres Engagement nicht mit Wirklichkeitsverlust verbinden musste. Er sei, schrieb das sich in einschlägigem Verdacht wähnende Blatt wehleidig, zum Glück kein Rechter, sondern wurde in Bautzen von SPD, Linkspartei und einer Wählervereinigung als Bürgermeisterkandidat nominiert. Staatstragende Kräfte, die dafür zu sorgen haben, dass nichts rauskommt. Denn wenn es das täte, über die CSU, die Mehrheiten in CDU, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei, wäre der Gedanke unabweisbar. Wenn die Nazis sind, sind wir es auch. Womit freilich alle recht hätten.